Was täglich am Anlaufen bei dieser Scheiße dir macht. Die Wut, die Brunnen, gib in mir nur eine Frage. Wann es kracht. Eure arrogante Fresse, euer Gelaber voller Scheiße. Es dauert nicht mehr allzu lang, macht euch bereit. Für die letzte Reise. Unsere Zeit wird kommen, es dauert nicht mehr lang. Ratet du ein Weilchen, bald zappelt ihr. Als erster ist er heran, direkt danach der Hui. Und dann zeig ich dem letzten Rest, was ich sonst noch alles kann. Unsere Zeit wird kommen, es dauert nicht mehr lang. Wartet du ein Weilchen, bald zappelt ihr. Wartet du ein Weilchen.